B-Seite. Thank you. Thank you.

das sagt er mir gern. In der Hand das Hackebeil, auf dem Arm das sagt er mir gern. In der Hand das Hackebeil, ich bin nicht mehr ich. Du bist nicht mehr du. Ich bin nicht mehr ich. Du bist nicht mehr du. Unsere Körper werfen Schatten. Fußball ist nicht dabei. Fußball ist nicht dabei. Fußball ist nicht dabei. Fußball ist nicht dabei. Blut und Liebe, Fleisch und Triebe. Blut und Liebe, Fleisch und Triebe. wir werden beide einsam sein.

Oh, it's ist noch hier, sieht hier, will ich drauf, der war. Ihm nerv ist nie arsi, der Lord drauf nie leid. Ihm ist gerlach, geht ihm nah bist du, der Lord. Sieb sie die Esser mit, ihm nah bist du, der Lord. Sieb fahm ur fei hon, mit fell am Oder Osru. Sieb mir gehm zama, sie schuf mars los nerv fahm. Sieb sie die Esser mit, ihm nah bist du, der Lord. Ende von der B-Seite und Ende des Bands. Am Bandende steht eine 9 oder eine 6, während auf der Hülle wiederum eine 15 steht. Also gehört die Hülle vermutlich nicht zum Band. Aber die Liste dazu ist auf jeden Fall akkurat.